Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die letzte Nacht von Sodom. Die Jordanebene war in früheren Jahrtausenden die schönste Gegend Israels. Ein Gebiet von einer Fruchtbarkeit, da wuchsen Palmbäume, Ölbäume, Weinstock, Getreide in Fülle. Und auf den saftigen Hügeln ringsumher weideten die Schafe, die Ziegen, die Rinder. Hier war Wohlstand, Reichtum. Und was noch dazu kommt, dadurch, dass diese Stadt Sodom an einer Kreuzung, an einem Verkehrsknotenpunkt lag, Nord-Süd, Ost-West, und hier viele, viele Handelsreisende durchkamen, ließ sich daran gut verdienen. Denn früher war das üblich, wenn Händler kamen mit ihren Waren, um in der Stadt das anbieten zu können, mussten sie Zoll bezahlen. Wir kennen das ja bei der Geschichte von Zachäus, der sich da entsprechend bereichert hat. Zöllner hatten in den damaligen Zeiten ein hervorragendes Einkommen. Nur waren sie völlig unbeliebt, das mochte sie niemand. Man konnte also wählen, wenn man den Beruf ergreift, dann wird es so sein, ich werde reich und bin unbeliebt. Habe keine Freunde mehr, höchstens noch unter den Zöllnern. In dieser Stadt brachten also Karawanen die Handelsgüter, die Kostbarkeiten des Ostens, des Orients. Und das Leben dort konnte man sorglos, ohne große Anstrengung, einfach genießen. Eines ist nun bedeutsam, und damit wird die Geschichte eine, die bis in unsere Tage herüberreicht. Denn der herrschende Überfluss, der hatte Folgen. Dieser herrschende Überfluss führte zu Verschwendungssucht. Ja, und natürlich zu Hochmut. Denn wenn ich alles habe und wenn ich die Fülle habe, dann wird der Mensch dreist, übermütig, er geht müßig. Und wenn er müßig geht, dann ist sein Verderben schon schnell bei der Hand. Wir haben einen interessanten Text in der Bibel, wo Jahrhunderte später Gott durch den Propheten Hesekiel eine Botschaft verlauten lässt, wo noch einmal Sodom durchkommt. Und da wird es folgendermaßen in den Augen Gottes beschrieben, in Hesekiel 16, Vers 49 und 50. Hoffart und alles in Fülle. Hoffärtiges Leben, wer bin ich nicht und wer könnte ich erst sein und wer seid ihr da unten? Also das ist hochnäsig. Sichere Ruhe, aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern sie waren stolz und gegenüber Gott, sie taten Gräuel vor mir, sagt der Herr. Darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast. Interessant. Je mehr Wohlstand, desto frecher wird der Mensch, desto übermütiger. Es folgt nicht viel Gutes. Schon durch Mose hat Gott den Israeliten ausrichten lassen, wenn ihr dann in das Land kommt und wenn ihr in den Städten wohnt, und wenn ihr die Weinberge besitzt und die Feigenbäume und die Ölbäume und Getreide in Fülle habt, dann hüte dich, dass du nicht vergisst, wer dir das alles gegeben hat. Wir haben keine Warnung in der Bibel, und wenn du arm bist und wenn du nichts hast und, dann hüte dich, dass du nicht vergisst. Wir haben aber die Warnung, wenn du viel hast, dann hüte dich, dass du nicht vergisst, wer dir das alles geschenkt und gegeben hat. Wisst ihr, was das größte Unglück ist, in das der Mensch geraten kann? Wenn er müßig geht. Wenn er also so vor lauter viel Zeit haben, nicht mehr weiß, was er als nächstes für einen Blödsinn anfangen soll. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und dann folgen die negativen Handlungen. Und dann ist es wie ein seifiger Abhang. Betrittst du das erst einmal, weg bist du. Müßiggang zieht Laster und Verderben nach sich. Es schwächt den Geist, verdirbt das Denken, ruiniert das Gemüt. Müßiggang öffnet also Tür und Tor für alles Verkehrte. Und in Sodom hat man also all diesen Dingen gepflegt. Da gab es Ausgelassenheit, Lustbarkeit, Schwelgerei, Trunksucht. Und was könnte man noch machen? Und wie könnte man das noch steigern, dass der Kick, wie wir heute sagen, noch größer wird? Und in der Folge ließ man also Leidenschaften die Zügel schießen, die auf der niedrigsten, rohesten, brutalsten Ebene lagen. Einfach um wieder was Neues zu erleben. Und sie trotzten Gott ganz offen, der all diese Gräuel verboten hatte. Wir haben schon diese Geschichte gehört, dass die Herden Lots und Abrahams sich so vermehrten, dass dann am Abend, wenn alle Herden zum Brunnen kamen, man sich drum stritt, wer war jetzt der Erste und wer darf zuerst seine Herde tränken, denn das dauert ja eine Weile. Jeder möchte der Erste sein, der dann zu Hause ist bei seinen Lieben in den Zelten. Sodass Abraham gesagt hat, wir sind zu viele für eine Wasserstelle. Trennen wir uns. Willst du ins Tal, bleibe ich oben, umgekehrt auch. Und dann heißt es, und Lot hob seine Augen auf und schaut hinunter ins Jordantal und merkt, grün über grün. Er sagt, ich gehe dorthin, er nimmt das Bessere. Und Abraham begnügt sich mit den kargen, kärglichen Hügeln, wo also hier und da ein Grashalm wächst, wo die Tiere immer wieder ein paar Schritte gehen müssen, bis sie das nächste abbeißen können. Und in der Ebene siedelte Lot in der Nähe von Sodom und nach einer Weile zog er um nach Sodom. War noch bequemer, noch schöneres Haus, noch mehr Möglichkeiten, wenn Händler kamen. So, jetzt war er da drinnen. Und nun nahte Sodoms letzte Nacht. Was merkten die Menschen davon? Nichts. Nur an einem konnte man es merken, wenn man tiefer geblickt hat. Abenddämmerung, ein Abend wie jeder andere, zwei Fremde nähern sich dem Stadttor. Knapp bevor die Sonne untergeht, weil dann ist es zu spät, dann ist das Tor zu, dann kommst du nicht mehr rein. Man muss draußen vor dem Tor lagern und das ist nicht so fein. Möchtest du ja im Schutz der Mauern die Nacht verbringen? Zwei Fremde, Reisende, die betreten das Torgewölbe. Und das war der Platz, wo man sich besonders gern aufgehalten hat. Das ist ein bisschen Luftzug, das ist ein bisschen kühler, im Orient ist es ja sehr heiß. Und im Tor kannst du im Schatten sitzen. Und dahinter ein großer Platz, auch der Marktplatz. Und Lot sitzt in diesem Tor. Da siehst du, wer kommt, wer geht, was sich tut. Ja, da müssen ja alle durch. Und jetzt kommen die zwei daher. Wie Lot die sieht, kommt etwas in ihm durch, was er bei Abraham gelernt hat. Er war es gewohnt, Fremde zu beherbergen. Wie er die zwei sieht, springt er auf, geht auf die zu und sagt, ich lade euch ein, bei mir zu verweilen, bei mir zu Abend zu essen, zu schlafen. Ich biete euch mein Heim als Nest für diese Nacht an. Und die sagen, na, sie wollen hier im Freien übernachten. Und Lot dringt in sie, drängt sie, doch die Einladung anzunehmen. Und er ist ganz hartnäckig, er möchte auf keinen Fall, dass sie auf diesem freien Platz da übernachten. Nun schließlich, sie gehen mit. An diesem Abend weiß Lot zu dieser Stunde noch nicht, wen er da eingeladen hat. Denn es zeigt sich nach einer Weile, wer die zwei sind. Lot nimmt sie also mit, dann wird gegessen, getrunken. Und als man sich dann anschickt, das Nachtlager einzunehmen, hört man draußen Lärm. Stimmengewirr. Da nähert sich jemand. Und nicht nur einer, es sind viele. Das steigert sich, wird immer lauter und lauter und noch lauter. Und siehe da, in diesem Lärm, in diesem Stimmengewirr, zeigt sich eins. Die wollen hinein, eindringen in dieses Heim. Und als sie da so hämmern und trommeln am Tor, geht Lot hinaus. Und dann sagen die von draußen, gib die zwei heraus, die da bei dir eingekehrt sind. Wir wollen uns über sie hermachen. Sodomie. Gleichgeschlechtliche Verirrungen pflegten die durchzuführen. Und jetzt wollen sie die zwei Fremden. Das ist interessant für sie. Und Lot wehrt ab. Denn im Orient steht ja die Gastfreundschaft ganz, ganz hoch oben. Und er versucht, die zu überreden. Aber je mehr er sagt, desto weniger hören die zu und sagen, weg da, und wir wollen die jetzt, und gib sie heraus. Und Lot hat natürlich keinerlei Chance gegen diese Masse, die sich da versammelt hat. Daraufhin geht auf einmal die Tür auf, die wollen hinein, aber es kommen Hände heraus, ergreifen Lot, ziehen ihn ins Haus, machen die Tür von innen zu, ja, und dann denken die von draußen, jetzt drängen wir einfach rein, mit Gewalt. Und wenn eine Menschenmasse vor der Tür steht, das hält keine Tür aus. Aber dann steht ein interessanter Satz. Und wir lesen das im ersten Buch Mose, Kapitel 19, der Vers 11. Sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, nämlich die zwei, die Lot hineingezogen haben. Sie schlugen sie. Ja, womit denn? Oder wofür und was? Sie schlugen die draußen, klein und groß, mit Blindheit. Das ist eine besondere Formulierung. Jemand mit Blindheit schlagen. Sodass sie es aufgaben, heißt es hier weiter, die Tür zu finden. Hat man sowas schon vernommen? Jahrhunderte später gibt es eine Geschichte, da haben die Aramäer eine Stadt umzingelt, Dothan, weil drinnen Elisa ist, der Prophet, und den wollen sie schnappen. Und sie haben bei Nacht alles umzingelt und am Morgen teilen sie mit, braucht es uns nur Elisa rausgeben und dann ziehen wir wieder ab. Und dann erscheint Elisa an der Tür und sagt, ihr habt euch geirrt. Ich führe euch zu der Stadt, wo ihr hin wollt. Und die gehen ihm nach und merken gar nicht, dass der Elisa, den sie gefangen nehmen wollen, sie anführt. Und sie trotten hinter ihm drein, bis in die Hauptstadt. Dort führt er sie hinein und als sie dort mitten auf dem Platz sind, werden sie von Israels Armee umzingelt und der König fragt, soll ich sie gleich mit niedermachen lassen? Und Elisa sagt, nein, wir füttern sie. Dann gibt es Essen und Trinken. Ja, und jetzt? Jetzt lassen wir sie wieder gehen. Der König ist ganz durcheinander. So eine Chance. Jetzt hat man die feindliche Armee umzingelt in der Hauptstadt. Und dann gehen sie. Boah, die schleichen davon. Und dann heißt es in der Bibel in 2. Könige 6. Und von da an kam das Heer der Aramäer lange nicht mehr nach Israel. Und bis dorthin kamen sie regelmäßig vorbei und haben geplündert und gebrandschatzt. Sie wurden auch mit Blindheit geschlagen. So, jetzt kommt die nächste Stufe. Die draußen geben es auf und gehen wieder fort. Drinnen entpuppen sich jetzt die zwei. Als die, die von Gott gesandt sind, als Engel. Und sie teilen Lot mit. Wir sind gekommen, um diese Stadt zu vernichten. Komm schnell. Hast du hier Verwandte, Freunde? Komm, geh zu ihnen, sag sie ihnen, nichts wie raus. Die Stadt wird in dieser Nacht vernichtet. Das heißt, am nächsten Morgen, sie müssen in der Nacht hinaus. Ja, und dann, Lot hat ja Kinder. Er sucht seine Töchter auf, die schon verheiratet sind. Sagt das denen. Und die Schwiegersöhne, die lachen ihn aus. Wo in der Welt ist irgendein Anzeichen, dass Sodom untergehen sollte? Sie leben hier ganz fein. Es war ihnen lächerlich, sagt die Schrift. Lächerlich war es ihnen. Und die verhöhnen ihn, verspotten ihn. Und er kommt ganz betrübt nach Hause. Und zu Hause bei ihm wohnen noch zwei unverheiratete Töchter. Und die Engel sagen, so auf, dann ihr vier, raus. Ja, und dann wird überlegt. Die Frau sagt, nicht ohne meine Kinder, das geht nicht. Ich kann doch nicht ohne meine Kinder fliehen. Ja, wenn die nicht mitwollen, will sie dann zugrunde gehen? Will sie nicht ihr eigenes Leben retten? Und Lot betrachtet sein Haus. Ich meine, was kannst du mitnehmen, wenn du fliehst? Du kannst das Haus nicht zusammenrollen wie einen Teppich und aufladen und in den Rucksack packen und davon gehen. Immobilie. Immobil. Lässt sich nicht bewegen. Ist eben nicht mobil. Ja, und was kannst du mitnehmen von den Schätzen in deinem Haus? Wie viel kannst du tragen? Und dann begreift man, ja, man kann eigentlich fast nichts mitnehmen. Das alles aufgeben? Und sie wissen genau, wenn wir da bei der Tür hinausgehen, sind schon die anderen drinnen und plündern das Ganze. Doch besser da bleiben. Ja, wenn das Ganze untergeht, und es geht hin und her. Ja, die Frau will nicht, weil die Kinder auch nicht wollen. Und dann naht der Morgen. Und Lot zögert. Denn weggehen, meint er, ist nicht gut, da bleiben ist nicht gut, was sollst machen? Und dann greifen die Engel einfach zu, schnappen die Familie an ihren Händen und sagen, so und jetzt gehen wir raus aus Sodom. Ja, und dann gehen sie eben wie Kinder, die nicht so recht mitgehen wollen, und dass sie draußen vor der Stadt sind. Kriegt Lot diesen Befehl, rette dein Leben, sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Und jetzt kommt etwas ganz Eigenartiges. Die sind schon draußen und sollen jetzt weiter. Denn die zwei Engel gehen nach Sodom zurück, um es zu vernichten. Und jetzt beginnt Lot zu verhandeln. Er sagt, aufs Gebirge? Da möchte ich eigentlich nicht. Den kann ich gar nicht verstehen. Ein Gebirge ist sowas Schönes. Da kann man von oben so runterschauen. Aber da will er nicht hin. Das ist ihm zu rau. Er sagt, es könnte mich sonst das Unheil ereilen. Die Stadt fühlte sich sicherer. deren Vernichtung angekündigt ist. Und er sagt, aufs Gebirge, da könnte mich das Unheil ereilen. Denkt sich, hört man richtig? Die Engel sagen, die Stadt ereilt das Unheil. Und er sagt, aufs Gebirge retten, da könnte mich das Unheil ereilen. Verrückt. Und dann sagt er, ah, da drüben, da gibt es noch eine kleine Nachbarstadt. Lass mich dahin fliehen und vernichte die Stadt bitte nicht. Er will wieder in eine Stadt, in eine Kleinstadt. Nur nicht in die Landschaft, in die Einsamkeit. Und der Herr sagt ihm, auch darin habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Gottes Barmherzigkeit ist groß gegenüber seinen irrenden Geschöpfen. So, und sie sollen flott weiter. Und weil eben Lot so unschlüssig ist und so zögernd, sie hatten den Auftrag, nicht zurückzuschauen, nur nach vorne und flott zu marschieren, damit nicht beim Untergang sie mit hineingerissen werden. Weil das ist so wie bei einem sinkenden Schiff, da musst du schauen, dass du mit dem Rettungsboot weit wegkommst. Denn im Sinken entsteht ein Sog, wie bei der Badewanne, wenn du den Stöpsel rausziehst. Da siehst du, wie der Sog das hineinzieht. Geht immer schneller, das kreist. Und so auch hier, wenn Sodom untergeht und du bist nicht weit genug weg. Tja, und weil man im Hin und Her überlegt hat und unschlüssig war und jetzt doch wieder weiter und jetzt in diese Kleinstadt, ja, nicht zurückschauen. Und Lots Frau dreht sich trotzdem um. Und was sie sieht, lässt sie zur Salzsäule erstarren. In dem Augenblick ist sie tot. Denn was sie sieht, verkraftet sie nicht. Der Untergang der Stadt, ihres Hauses, ihrer Kinder und Schwiegerkinder, die nicht mit sind. Dieses Ereignis macht mich sehr nachdenklich. Die war schon auf dem Weg der Rettung. Die war schon draußen. Sie war auf dem Weg, aber ihr Herz, das war noch mittendrin in Sodom. Und das war bei ihrer Familie. Sie hat hier in diesem Moment, wo es darum ging, wo alles auf eine Karte gesetzt wird, wo es ganz entscheidend ist, dass du diesen Rettungsweg einschlägst, hat sie gezögert. Da hat sich wahrscheinlich insgeheim geärgert. Wir hätten doch nicht rausgehen sollen. Denn ihr Umdrehen hat ja eins bedeutet, ich gehe wieder zurück nach Sodom. So kam sie mit den anderen um. Denn es brach unerwartet wie ein Blitz aus heiterem Himmel das Unwetter über Sodom herein. Der Herr ließ Feuer und Schwefel auf die Städte regnen und es kam zu einem wirklichen Untergang. Es hat sich nämlich dort das Land abgesenkt, total abgesenkt. Es ist heute die tiefste Stelle der Landoberfläche. Und zwar hat sich das so tief abgesenkt, dass es 400 Meter unter dem Meer liegt. 400 Meter. Das ist so eigenartig, wenn man dorthin fährt, zum Toten Meer hinunter, bei so Spitzkehren sind so eigenartige Schilder. Minus 100. Dann fährst du weiter runter wie eine Wendeltreppe. Minus 200. Siehst du nirgendwo sonst auf der Welt. Siehst nur 1000, 2000, so hoch eben die Pässe sind. Aber hinunter, unter die Meeresoberfläche, so tief, hast du minus 300. Es gibt bis auf minus 400 hinunter. Das war ursprünglich nicht so. Dieser Grabenbruch, der hier entstanden ist, Seitdem sammelt sich dort das Wasser und kann nicht raus. Ein totes Meer. Einst die fruchtbarste Gegend Israels. Heute tot. Als ich Ende Oktober dort war, im Schatten, minus 36 Grad plus im Schatten. Nur Schatten gibt es dort nicht am Toten Meer. Also in der Sonne, Ende Oktober, eine irre Hitze. Jeder Stein, wenn es den angreift, wie eine Herdplatte. Das ist raus geworden. Ursprünglich ein grünes Paradies. Heute nur braun und weiß, das Salz im Meer, im Toten Meer. Jesus hat einmal gesagt, als er so über die Bewohner der Städte geredet hat zu seiner Zeit, und das war 1800 Jahre später, den Bewohnern von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als den Bewohnern dieser Städte um den See Genezareth herum, denen er erzählt hat, worauf es ankommt, aber wo sich nichts geändert hat. Na, das ist ein Satz. Den Bewohnern von Sodom, die damals vernichtet wurden, wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts, weil die werden ja alle auferweckt zum Gericht, als denen, die Jesu Botschaft gehört haben und nicht reagiert haben. Eigenartig. In Lukas 17 ist nun der Vers, der mich am meisten nachdenklich werden lässt. Da heißt es in Vers 28, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Und das ist ja der aus Sodom herausgerettet wird. Und dann fährt er fort und in Vers 30 lesen wir in Lukas 17, auf diese Weise, so wie damals beim Lot, der aus Sodom herauskam, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn wird offenbar werden. Jetzt kriegt die Geschichte Brisanz. Denn Jesus sagt, der Untergang Sodoms ist ein Prototyp, ein Gleichnis, wie es am Ende sein wird. Die Menschen leben üppig im Wohlstand, wissen nicht mehr, was sie sonst noch für eine Idiotie anfangen sollen als nächstes, achten nicht, was Gott ihnen angeboten hat als Weg des Glücks und des Segens. Sie übertreten alles, was es nur an Göttlichem gibt. Und dann bricht plötzlich das Verderben über sie herein. Und so wie Sodom unterging mit Feuer und Schwefel, so wird am Ende die ganze Welt plötzlich untergehen. Der ganze Planet, wo es damals eine Stadt war. Jesus sagt das. Kein geringerer als er. So wie bei Lot. Und dann fügt er hinzu, und das haben wir in Lukas 21, Vers 34, hütet euch aber, wieder dieses, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Kräftiges Deutsch, das Luther hier hineingebracht hat. Und hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Sorgen der Nahrung. Und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. Wenn die gewusst hätten, ja, da haben sie ja welche gewusst. Tja, aber du musst auch darauf vertrauen. Bei der Geschichte wird jetzt eins deutlich. Die einen wussten es nicht, die kamen um. Manche wussten es, denen es Lot gesagt hat. Und sie kamen trotzdem um, obwohl sie es wussten. Ja, du musst nämlich dieser Botschaft auch glauben und vertrauen. Denn es heißt ja, es war ihnen lächerlich. Dann hilft auch die Info nicht. Es kommt darauf an, wie der reagiert auf diese Information. Ja, und dann gab es die, die aufgrund des Lebens zuvor gerade noch hinauskamen. Und unter denen gibt es auch noch zwei Gruppierungen. So wie Lots Frau. Naja, gehen wir halt mit, aber eigentlich will ich doch nicht. Und auf halbem Weg entschließt sie sich, ich gehe doch wieder zurück. Es gibt also die, die keine Ahnung haben, die, die es wissen und denen es lächerlich ist, die, die mitgehen und auf halbem Wege umkehren. Und dann gibt es die, die von den Engeln an der Hand geführt werden. Und Jesus hat ja gesagt, wenn er kommt, er schickt seine Engel aus und es ist gut, dass sie dich schnappen. Denn sonst wird so mancher noch hin und her überlegen und vor lauter überlegen, ist dann zu spät. Schön, dass uns die Engel schnappen, damit nicht noch im letzten Augenblick ein Irrtum passiert. Der Text ist also interessant. Wie es geschah zu den Zeiten Lots, so wird es auch geschehen an dem Tage, wenn des Menschensohn wird offenbar werden, wenn er kommt auf den Wolken des Himmels. In Lukas 21, Vers 36 sagt Jesus, so seid nun wach alle Zeit. Ach du meine Güte, ich schlafe ja so gern. Er meint das hier im übertragenen Sinn. In unserem Sinn, in unseren Überlegungen, in unseren Gedanken. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möget, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Der Planet geht unter, wie Sodom und Gomorra untergingen. Durch Feuer, hat auch Petrus in seinem zweiten Brief geschrieben, im dritten Kapitel. Mit Feuer wird die Erde gereinigt, wie sie damals durchs Wasser, durch die Flut unterging. Hier überlebt kein Mensch, außer denjenigen, die das Ticket für die Wolke haben, auf der Jesus kommt. Das ist ja das außerirdische Raumschiff. Und von diesem Raumschiff ausgehend, in Anführungsstrichen, kommen die Engel runter und holen die Leute raus, die auf der Liste stehen. So wie damals Lot rausgeholt wurde mit seiner Familie. Wie kommt man auf diese Liste? Ja, sicherlich nicht, wenn man so unterwegs ist, wie die Sodomiter unterwegs waren, die sich um nichts gekümmert haben, was Gott ihnen empfohlen hat. Die ganz sicher nicht. Aber für alle die, die sich schon hier und jetzt mit dem Höchsten befreunden, sagen, wer bist du? Wie bist du? Ah, du bist mein Papa, mein Himmlischer. Von dir komme ich und zu dir gehe ich. Die haben die große Chance, die sich hier mit ihm befreunden, in diesem Leben. Die kommen auf die Liste, die alles für ihn geben möchten, die sich in ihn verlieben. Gegen Ende der Welt hat Jesus was Interessantes gesagt, auch in diesem Kapitel von Lukas 21, in Vers 20 und 21. Wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belagert von einem Heer, so merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf das Gebirge. Wie das Gebirge? Weil das Gebirge steht für die Gegend, wo die Leute normalerweise nicht wohnen. Sie wohnen immer im Tal. Weil da ist einfacher, seine Hütte hinzustellen auf der Ebene, als am Hang. Je gebirgiger es wird, desto dünner wird die Besiedlung. Und je höher du hinaufkommst, dann gibt es nur mehr die Almhütten, ja, und dann gar nichts mehr. Rette dich aufs Gebirge. Wenn ihr sehen werdet, Jerusalem belagert von einem Heer. Und dann kommt er zum Ende der Welt. Wenn diese Flagge sichtbar wird von den Römern Und Rom wird auch am Ende Flagge zeigen, wenn es nämlich den Sonntag erhöht. Wenn wir vom Sonntagsgesetz hören, dann raus aus den Städten, denn die wird es dann treffen. Hier wird alles zusammenbrechen, die komplette Infrastruktur. Drehst die Wasserleitung auf, kommt nichts mehr raus. Steckst ein Gerät an, kein Strom mehr, weil alles zusammenbricht, alle Leitungen. Gas, Strom, Wasser, alles vorbei. Stell dir nur vor, was in deiner Wohnung noch funktioniert, wenn kein Strom ist. Da ziehst gern aus. Dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos in der Offenbarung wurde in Kapitel 18 mitgeteilt, dass am Ende Babylon untergeht. Und er gibt den Hinweis in Vers 4 in Kapitel 18 der Offenbarung. Geht aus von ihr, mein Volk, so wie ihr Lot hinaus sollte. Geht aus, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nichts empfangt von ihren Plagen. Der Herr möchte retten. Und diese Rettung ist eine, wo es eine Vorbereitung braucht. Denn in dem Moment, wo schon alles untergeht, wenn du dann auf die Idee kommst und einem Engel zurufst, nimm mich auch mit, dann sagt der, bist nicht auf der Liste. Ja, und was kann ich jetzt tun, um auf die Liste zu kommen? Gar nichts mehr, weil dann ist es zu spät. Die Vorbereitungszeit ist vorher, wo man ihn kennenlernt, sich mit ihm beschäftigt, seine Gedanken liest, um das zu entdecken, was das Schönste ist in diesem Universum. Ich habe einen Papa im Himmel, von dem stamme ich ab. Der König aller Könige. Und der hat mich lieb. Ja, und der möchte mich in sein Königsschloss holen. Ich darf Prinz, Prinzessin, ja König und Königin sein. Er möchte mir sein Universum zeigen. Er möchte mich verwandeln, mir einen Engelskörper geben, dass ich nie mehr sterben muss. Nie mehr Krankheit, nie mehr Leid, nichts. Er möchte alles für mich tun. Wir sind Söhne und Töchter des Königs des Universums und wissen es am Ende gar nicht. Darum ist es Zeit, sich zu beschäftigen, damit der, der das höchste, größte Erbe für uns bereithält, nicht am Ende dich da lassen muss und du nichts erbst, außer den Tod und dort ewiges Leben. Wir können wählen, das größte Angebot des Universums vor uns. Wie schön, dass wir so einen Papa im Himmel haben. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel wohnst und möchtest, dass wir auch in dieses Universum einziehen können, von Planet zu Planet eilen, von Milchstraße zu Milchstraße, von Galaxie zu Galaxie. Du möchtest uns die Schönheiten von diesem Kosmos zeigen. All die anderen Planeten, die du geschaffen hast, wo Leben ist. Oh, es ist so unvorstellbar. Welche Reichweite wir erreichen werden durch dich, Engelwesen zu sein. Nicht mehr beschränkt auf einem Planeten, nicht mehr dem Tod geweiht, keine Krankheit, kein Schmerz, keine Existenzangst, niemand mehr, der uns entrissen wird von unseren Lieben. Oh, es ist so schön, um wahr zu sein, so denken wohl manche. Aber es ist gewiss, jeder, der dir vertraut, den wirst du herausholen, bevor hier alles untergeht. Danke, dass du der Retter bist, o Herr, und dass du kommst mit deinen Engeln, uns aus diesem Chaos zu erlösen, um für immer das zu erleben, was du für uns gedacht hast. Und danke, dass du diese Erde ganz neu machen wirst von ihrer Oberfläche her. Wieder wie das Paradies am Anfang. Hab Dank für deine Liebe und Gnade und deinen Rettersinn.